Zitat: Wir Menschen und Völker scheinen nur noch Versuchskaninchen von irgendwelchen Psychopathen zu sein, die uns für ihre Experimente benutzen. Der Pharma-Lobby ist es tatsächlich gelungen, die Regierungen weltweit derart zu beeinflussen, dass diese an ihren Völkern ein bisher ebenfalls historisch einzigartiges Experiment einer neuartigen Gentherapie, beschönigend als Impfung bezeichnet, mit massivem Zwang durchsetzen. Zitat Ende. Das schrieb Baum am 14. August 2021 auf Facebook. Im Verfassungsbericht Baden-Württemberg für das Jahr 2021 ist das nachzulesen. Die Corona-Leugner haben sich in der AfD mit der Personalie Christina Baum im Bundesvorstand endgültig durchgesetzt. Das zeigt eine weitere Form der Entgrenzung der Partei. Vergessen ist die Zeit, als Alice Weidel zu Beginn der Pandemie von der Bundesregierung im März 2021 noch härtere Maßnahmen gegen das Virus forderte und ihr sogar Untätigkeit vorwarf. Jetzt sammelt die AfD die Corona-Leugner als Bündnisgenossen in ihrem Kampf für ein anderes Deutschland. Christina Baum macht keinen Halt vor Corona-Leugnung. Hinzu kommt offener Rassismus. Der Verfassungsschutzbericht Baden-Württemberg 2021 etwa zitiert einen Facebook-Eintrag Baums. Auch eine Beurteilung des damals schon aufgelösten Flügels von Höcke findet sich dort. Ziel des Personenzusammenschlusses, gemeint ist der Flügel, ist die Schaffung eines ethnisch homogenen Volkes, das er vor einer vermeintlichen Vermischung bewahren will. Gemäß diesem rein ethnischen Volksverständnis, das dem staatsbürgerlichen Volksverständnis des Grundgesetzes widerspricht, gelten kulturfremde Nichtdeutsche als nicht integrierbar. Als Konsequenz soll ihnen die Bleibeperspektive verwehrt werden. Flügelanhänger stellen in Abrede, dass deutsche Staatsbürger muslimischen Glaubens zum deutschen Volk gehören. Diesen Absatz verfassten die Verfassungsschützer von Baden-Württemberg 2 Jahre vor der Veranstaltung im Landhaus Adlon. Aber Baum machte auch vor rassistischen Angriffen nicht Halt. »Black people, go back to your home in Africa and live there without racism«, schrieb sie über die Black Lives Matter-Demonstrationen auf Facebook, wie das Mein Echo am 18. Juli 2020 berichtete. Baum nutzt außerdem die Kampfbegriffe der identitären Bewegung wie Umvolkung und Bevölkerungsaustausch und steht auf der Seite Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Laut Verfassungsschutz darf Baum als rechtsextrem bezeichnet werden. Höcke selbst trat nicht zur Vorstandswahl an. Aber als er das Parteitagsgelände in Riesa im Juni 2022 betrat, warf er den Reportern den Satz zu »Auf in den Kampf«. Auf dem Parteitag gab Höcke die Marschrichtung vor. Er wolle die Zusammenarbeit mit rechtsextremen Gruppierungen wie der Identitären Bewegung unter dem Ausdruck »Vorfeld« ermöglichen.